Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Weimar, 25. Februar 1789. Diesmal hast du dich ja außerordentlich angegriffen, drei Briefe in Zweien und Manuskript. Ich weiß gar nicht, was ich dir Schönes genug sagen soll. Das letzte werde ich erst noch lesen, also zu den Briefen. Über die Materie der Kunst, die wir zufällig aufgejagt haben, könnten wir eine herrliche Korrespondenz unterhalten, noch besser aber sprechen, denn ich weiß nicht, diese Ideen entwickeln sich ganz anders im Gespräch. Es ärgert mich, dass ich nicht gleich auf frischer Tat hingeworfen habe, was zwischen mir und Wieland darüber verhandelt worden ist. Jetzt erinnere ich mich des Zusammenhangs nicht mehr. Wie er weg war, hatte ich etwas anderes zu tun, als Briefe zu schreiben. Er ließ mir die Künstler da, um einige Veränderungen, worüber wir übereingekommen waren, darin anzubringen. Dieses und das vorhergegangene Gespräch hieß mich das Gedicht noch einmal ansehen. Und hier wurde ich glücklicherweise einiger Schiefheiten und Halbwahrheiten gewahr, die dem besseren Gesichtspunkte, woraus das Ganze betrachtet sein will, erstaunlichen Abbruch taten. Ich warf es fast ganz durcheinander, und wirst du dich über das jüngste Gericht wundern, das darüber gehalten worden ist. Eine ganze Kette neuer Strophen, die zum Inhalt haben, das zu beweisen, was in der vorigen Edition ganz beweislos hingeworfen war, ist nunmehr eingeschaltet. Ich habe über den Ursprung und Fortgang der Kunst selbst einige Ideen hasardiert und habe alsdann die Art, wie sich aus der Kunst die übrige wissenschaftliche und sittliche Bildung entwickelt hat, mit einigen Pinselstrichen angegeben. Das Ganze hält nun auch mehr zusammen und dadurch, dass das, womit angefangen wird, im Laufe des Gedichts erwiesen und am Schlusse darauf als auf das Resultat zurückgewiesen wird, ist das Gedicht nun ein geschlossener Kreis. Es ist freilich voluminöser geworden, denn es beträgt dreimal so viel, als du gelesen hast, und Verschiedenes, was du gelesen hast, ist weg, so dass du über 200 neue Verse finden wirst. Ich bin äußerst begierig, wie du es nunmehr findest. Der Anfang ist ganz vortrefflich ausgefallen. Ich muss mich selbst loben. Gleich über der Schwelle strauchelte Wieland. Er wollte es nicht für ein Gedicht erkennen, sondern für philosophische Poesie in der Art, wie Youngs Nächte und dergleichen, eine Allegorie, die nicht gehalten sei, sich alle Augenblicke entweder in eine neue Allegorie verliere oder gar in philosophische Wahrheit übergehe, das Durcheinanderwerfen poetisch wahrer und wörtlich wahrer Stellen inkommodiere ihn. Er vermisste die Einheit der Form, die das Ganze macht. Die malerische Sprache und das luxuriöse Übergehen von Bilde zu Bilde blende ihn, so dass er vor Licht nicht sehe und dergleichen. Er nennt dieses Poesie in englischem Geschmack und gesteht, dass er sie nicht liebe, ohne sie geradezu kritisch verwerfen zu können. Ich glaube, dass diese Manier sich selbst schaden muss, wenn sie fehlerhaft ist, wenn man nicht weiß und fasst, was der Dichter will, wenn man von der Idee des Ganzen durch das Überladen in die Details zurückgezogen wird, so ist die Poesie natürlicherweise falsch. Ist es aber immer derselbe Gedanke, den man in diesen neuen Formen wiederfindet, und schließen sie durch eine natürliche Fortschreitung aneinander, so muss, denke ich, diese Üppigkeit in der Ausführung ein Vorzug mehr sein. Die Hauptsache kommt nun bei einem Künstler darauf hinaus, ob der Hauptgedanke, um den ich mich bewege, den höchsten Grad der Anschaulichkeit erhalten hat. Wieland wirft mir vor, dass ich nicht Leichtigkeit habe. Er spricht mir auch ab, sie mir in dem Grade, wie er hat, zu erwerben. Goethe habe sie auch gefehlt, aber er habe sie sich erworben. Ich fühle während meiner Arbeiten nur zu sehr, dass er recht hat. Aber ich fühle auch, woran der Fehler liegt, und dies lässt mich hoffen, dass ich mich sehr darin verbessern kann. Die Ideen strömen mir nicht reich genug zu, so üppig meine Arbeiten auch ausfallen, und meine Ideen sind nicht klar, ehe ich schreibe. Fülle des Geistes und des Herzens von seinem Gegenstande, eine lichte Dämmerung der Ideen, ehe man sich hinsetzt, sie aufs Papier zu werfen, und leichter Humor sind notwendige Requisiten zu dieser Eigenschaft. Und wenn ich es einmal mit mir selbst dahin bringe, dass ich jene drei Erfordernisse zusammenbringe, so soll es mit der Leichtigkeit auch werden. Das lyrische Fach, das du mir anweist, sehe ich eher für ein Exilium als für eine eroberte Provinz an. Es ist das kleinlichste und undankbarste unter allen. Zuweilen ein Gedicht lasse ich mir gefallen, wiewohl mich die Zeit und Mühe, die mir die Künstler gekostet haben, auf viele Jahre davon abschrecken. Mit dem Dramatischen will ich es noch auf mehrere Versuche ankommen lassen, aber mit Goethe messe ich mich nicht, wenn er seine ganze Kraft anwenden will. Er hat weit mehr Genie als ich und dabei weit mehr Reichtum an Kenntnissen, eine sichere Sinnlichkeit und zu allem diesem einen durch Kunstkenntnis aller Art geläuterten und verfeinerten Kunstsinn, was mir in einem Grade, der ganz und gar bis zur Unwissenheit geht, mangelt. Hätte ich nicht einige andere Talente und hätte ich nicht so viel Feinheit gehabt, diese Talente und Fertigkeiten in das Gebiet des Dramas herüberzuziehen, so würde ich in diesem Fache gar nicht neben ihm sichtbar geworden sein. Aber ich habe mir eigentlich ein eigenes Drama nach meinem Talente gebildet, welches mir eine gewisse Excellence darin gibt, eben weil es mein eigen ist. Will ich in das natürliche Drama eindenken, so fühl ich die Superiorität, die er und viele andere Dichter aus der vorigen Zeit über mich haben, sehr lebhaft. Deswegen lasse ich mich aber nicht abschrecken, denn eben je mehr ich empfinde, wie viele und welche Talente oder Erfordernisse mir fehlen, so überzeuge ich mich desto lebhafter von der Realität und Stärke desjenigen Talents, welches jenes Mangels ungeachtet mich so weit gebracht hat, als ich schon bin, denn ohne ein großes Talent von der einen Seite hätte ich einen so großen Mangel von der anderen nicht so weit bedecken können, als geschehen ist, und es überhaupt nicht so weit bringen können, um auf Köpfe zu wirken. Wieland selbst hat mir mehr als einmal eingestanden, dass ich ihm in verschiedenen Stücken überlegen sei. Mit dieser Kraft muss ich doch etwas machen können, das mich so weit führt, ein Kunstwerk von mir neben eins von den seinigen zu stellen. Was du mir von künftigen Revisionen meiner jetzigen Stücke sagst, mag wohl wahr sein. Sie jetzt vorzunehmen, würde mir ebenso wenig angenehm sein, als es mir wenig gelingen würde. Mein nächstes Stück, das schwerlich in den folgenden 2 Jahren erscheinen dürfte, muss meinen dramatischen Beruf entscheiden. Ich traue mir im Drama dennoch am allermeisten zu, und ich weiß, worauf sich diese Zuversicht gründet. Bis jetzt haben mich die Plane, die mich ein blinder Zufall wählen ließ, aufs Äußerste embarrassiert, weil die Komposition zu weitläufig und zu kühn war. Lass mich einmal einen simplen Plan behandeln und darüber brüten. Einen solchen habe ich in petto, und damit werde ich auch debütieren. Der Menschenfeind ist mir zu verwickelt und zu schwer, als dass ich die neue Manier daran zuerst versuchen könnte. Aber vielleicht gründet der Menschenfeind einmal meinen ganzen Kredit. Die Vorstellung des Carlos mag euch doch interessiert haben, nur bin ich von uns 5 der Einzige, der ihn nicht spielen gesehen hat und auch so bald nicht spielen sehen wird. Desto besser, wenn ich ihn in 3 oder 4 Jahren zum ersten Male sehe, so wird diese Vorstellung gewiss von wichtigen Folgen für ihn sein. Deine Übersetzung kommt für den März des Merkur zu spät. Ich kann sie also, wenn du bei Wieland mit einem Originalaufsatze debütieren willst, so lange bei mir liegen lassen, weil sie bei ihm auch 2 bis 3 Wochen müßig liegen würde. Mein Kontrakt mit Mauke in Jena wegen der Memoir ist schriftlich aufgesetzt und durch Bertuchs Verhandlung sehr vorteilhaft für mich. Macht er eine 2. Auflage von dem Werke, so bekomme ich von dem Bogen 2 Taler, und wenn ich das Werk aufs Neue durchsehe, dass er verbesserte Auflage auf den Titel setzen kann, so erhalte ich das ganze Honorar von einem Carolin dafür. Bei Ablieferung des ganzen Manuskripts zu einem Bande ist stipuliert, dass er mir sogleich 16 Carolin bar und den Rest nach Vollendung des Drucks bezahlt. Meine niederländische Geschichte ist in der Allgemeinen Literaturzeitung sehr vorteilhaft rezensiert. Ich will dir's beilegen, weil ich just eine Doublette habe. Diese Rezension ist wirklich unter den jetzigen Umständen nicht unbedeutend für mich. Lebe wohl und schreibe mir bald wieder so freigebig. Du hast mir eine große Freude gemacht. Grüße an Minna und Dora. Das Bonmot der Minna über den Himmelstrich ist gar gut. Charlotte empfiehlt sich euch. Ich sehe sie zwar selten, aber doch am meisten von allen hiesigen Menschen. Sie wird dir nächstens einmal wieder schreiben. Die andere Minna grüße freundlich von mir. Ich danke ihr für ihr gutes Andenken. Adieu, S.